Folge 10 von 24. Und da rollt er wieder, unser Wüstenexpress. Hallo, liebe Fahrgemeinschaft. Draußen ist Rumänien. Und draußen können wir einen Rockstar sehen, wenn er nicht so klein wäre. Nee, das war ein Witz, aber Peter Maffay stimmt. In Bukarest haben wir einen kurzen Aufenthalt, aber ja, es lohnt sich nicht auszusteigen. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das Beste sehen Sie vom Zug aus oder eben nicht. Manchmal ist es auch schön, wenn man nicht alles sieht, oder? Ist meine Meinung. Ich wünsche Ihnen eine gute... Ach Mensch, dieser Scheißknopf, das ärgert mich wirklich, dass das immer... Oh, mir geht's gar nicht. Oh, was geht's mir nicht? Oh, so gar nicht. Ich muss mich mal dringend was hinlegen, muss Beine hoch. Oh, mir wird übel. Hab ich es doch geahnt. Kommen wir zu spät? Ist sie auch einem Giftanschlag zum Opfer gefallen? Ja. Dann könnten wir gleich wieder umdrehen und könnten endlich was frühstücken. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Ach. Ja, wir könnten ja auch später wiederkommen, dann hätte sich das erledigt. Verzeihung, Frau Gräfin. Oh, Herr... Friedrichsberg. Ja, Herr Friedrichsberg, mir geht es gerade gar nicht gut. Ich bin übel. Unpässlich, also mir ist übel. Deshalb bin ich gerade unpässlich. So, Sie stören mich gerade ungemein. Kommen Sie bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Ich glaube nicht, dass Sie diesen späteren Zeitpunkt noch erleben werden. Oh, wie reden Sie denn mit mir? Wie mit einer Dahinsiechenden? Na, sagen Sie mal, ich bin vielleicht nicht dazu gekommen, mir in der Aufregung heute Morgen die Füße zu waschen. Und der Lidstrich mag mir auch ein bisschen verrutscht sein. Aber das ist kein Grund, gleich ausfällig zu werden. Er sagte ja nicht dahin Riechende, sondern dahin Siechende. Seit wann geht es Ihnen so? So, wie es mir gerade geht, geht's noch nicht sehr lange, aber es geht mir mit jedem Augenblick schlechter. Haben Sie irgendetwas zu sich genommen? Naja, die Eier Benedikt, zwei Buttertoast und ein Glas Orangensaft. Der Muckefuck noch. Eigentlich serviert mir immer Bertram ein Frühstück, aber der ist ja verschieden, also verstorben. Sowas geht ja eigentlich nicht in einem Angestelltenverhältnis. Da werde ich noch mal mit ihm ein ernstes Wörtchen drüber reden müssen. Oh, ich denke, ich werde ihn entlassen. Ja, aber der Mann ist doch tot. Was es nicht leichter macht. Ist von dem Frühstück vielleicht noch was übrig? Da, du verträgst keine Eier. Ich habe ja nur gefragt. Nein, Lübke hat, nachdem ich fertig war, alles wieder weggebracht. Sonst ist er zu nichts zu gebrauchen, aber diesmal ist er für meinen Butler eingesprungen. Interessant. Ist Ihnen bei den Speisen etwas komisch vorgekommen, Frau Gräfin? Oh, naja, der Orangensaft schmeckte bitter, da habe ich nur dran genippt. Aber die Ex-Benedikt, ein Gedicht. Wenn mir jetzt nur nicht so schlecht wäre. Es könnte sein, dass Ihre feine Zunge Sie gerettet hat. Wie meinen Sie das? Nun, Sie sind vergiftet worden. Aber Sie haben vielleicht nicht genug von dem Gift intus. Und den Rest sollten Sie auch schleunigst wieder loswerden. Gift? Ich bin vergiftet? Oh, das ist ja eine bodenlose Unverschämtheit. Der das getan hat, der darf sich auf was einstellen. Dazu müssen Sie diesen Anschlag erstmal überleben. Für diese Fälle habe ich immer etwas Brechwurz dabei und ein kleines Fläschchen Rizinusöl. Und was soll ich damit? Hinten rein damit und Kopfstand. Oder Sie zerkauen die Wurzel und spülen den üblen Krauter dann mit einem guten Schluck aus dem Pülliken runter. Wenn Sie meinen... Ja, jetzt sollten Sie vielleicht schleunigst auf Ihre Abteiltoilette verduften. Oh. Sonst gibt es hier auf dem Flur ein Unglück. Oh, ja. Es grummelt schon. Dann Beeilung. Schließen Sie bitte gut hinter sich ab. Und viel Vergnügen und einen guten Rutsch. Fenster auf. Ja. Friedrichsberg, du hast ihr wahrscheinlich das Leben gerettet. Tja, ob man darüber frohlocken sollte? Sie wird in 2 Stunden leider wieder ganz die Alte sein. Und jetzt? Lübke. Was sagen Sie? Die Gräfin ist vergiftet? Aber das ist ja schrecklich. Ja, alles halb so wild. Sie hat für mich eine ordentliche Dosis Brechwurz und Rizinusöl für acht bekommen. Da wird jetzt nur einmal das Innerste nach außen gekrempelt. Also Sie wollen damit sagen, dass der alte Drache nicht stirbt, sondern nur so ein bisschen vor sich hin flatuliert? Ja, so wie Sie das sagen, klingt es ja fast enttäuscht. Nee, ich bin ja froh. Ne? Ich wollte damit nur sagen, juchi, ne? Dann geht es ja weiter. Also viel mehr. Ich meine, nachdem alle anderen gestorben sind, ne? Ich meine, verleitet ihr jetzt die Firma? Ne? Gut, das könnt ihr auch ich übernehmen. Ne? Wissen Sie, jahrzehntelang war ich dann 7. Rad am Wagen. Ne? Ich würde mich auch freuen, also ich sag mal, ja, ich will auch bereitstehen. Herr Lübke. Ja, bitte. Ja. Ich muss Ihnen zu Ihrem Leidwesen mitteilen, dass ich Ihre berufliche Zukunft weniger rosig sehe als Sie. Ach nee. Und warum? Weil wir Sie jetzt und hier als Mehrfachmörder dingfest machen müssen. Ja, wieso das denn? Wofür? Warum? Wie kommen Sie denn auf mich? Na, wofür? Das ist einfach. Für den 12-fach-Mord in Waggon 4. Warum? Weil Sie umgebracht haben. Und wie ich auf Sie komme? Ganz einfach. Sie haben sich gerade eben verplappert. Ah, und als einziger neben der Gräfin überlebt. Und ein gutes Motiv für ihre Tat. Ja, also, ob sie damit vor Gericht durchkommen werden? Sicher nicht, aber so doof, wie Sie sich bisher angestellt haben, bin ich sicher, was? Dass wir genug belastendes Material in Ihrem Abteil finden werden. Ah, ja, und wenn nicht? Herr Lübcke, eine ganz andere Frage. Waren Sie schon mal in Lüdenscheid? Wieso? Ich plane eine Reise. Könnten Sie da ein Hotel empfehlen? Ja, ein Parkhotel. Warum? Und haben die da auch ordentliche Bademäntel? Sonst kommt das für mich nicht in Frage. Ja, also schön blassblau. Und das Witzigste, die haben da P und L draufgesteckt. Verstehen Sie? P und L wie Parkhotel Lüdenscheid? Jo, aber eben auch meine Initialen. Pankratius Lübcke. P und L. Witzig, oder? Witzig, in der Tat. Sie wurden in Waggon 4 in eben solchem Bademantel gesehen, wie Sie durch den Gang entfleuchten. Was hatten Sie da zu suchen? Ja, die Gräfin hat ja den Herren und Damen einen Schlummertrunk spendiert. Den hatte ich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Von Ihrem Schlummertrunk sollten alle nie wieder erwachen. Oder kommen Sie mal, Sie drehen einmal vor die Munde herum. Und das Getränk haben Sie im Bademantel serviert? Ja, warum nicht? Hätte ich dafür einen Trenchcoat anziehen sollen? Dann ziehen Sie doch an, was Sie wollen. Ja, mache ich ja auch. Jedenfalls hat nichts von Ihrem Plan geklappt. Na gut, bis auf den Mord. Da haben wir Sie. Oh, Mist. Das habe ich mich selber verraten. Dank unserer ausgefuchsten Verhörtechniken. Ja, nee, entschuldigen Sie. Ich konnte auch jahren dazu herausragende Detektiv wie Sie mit auf der Fahrt gehen. Ja, ich habe ja schon viel von Ihnen gehört. Hier, Dingens, Sittich der Diva, Name der Hose. Ja, ja. Nee, ich bin ein richtig gehender Verehrer von Ihren kriminalistischen Dinger da. Aber das ist ganz schön blöd, dass Sie ausgerechnet jetzt hier in den Wüstenexpress mitreisen. Hm. Und mir so bei meinem Mordplan, ich sag mal, dazwischen fuhren. Ja, ja, das tut uns natürlich auch leid. Ja, aber ich meine, vielleicht lassen Sie mich ja einfach trotzdem gehen. Entschuldigung? Ja, ich meine, wer weiß denn schon, dass ich der Mörder bin? Ich und Straben? Ja, und ich weiß es schließlich auch. Ja, wenn der das weiß, dann weiß es wirklich jeder. Ja, also, ich möchte auch einmal Erfolg haben. Guck mal, ich konnte ja nie in der Position arbeiten, wo ich wollte. Also, hier meinen letzten Urlaub an der holländischen Küste habe ich auch absagen müssen, weil der alte Drache plötzlich irgendwo hinkutschiert werden wollte. Ich möchte mal ausprobieren, wie das ist, reich zu sein, und mächtig, ja, wie ich auch nur noch schöne Frauen fahre, ja, und hier Autos auch. Ja. Ich will in dieser Firma ganz bis nach oben kommen, ich und niemand anderes. Und deswegen haben Sie alle umgebracht. Jo, und natürlich auch jeden für sich, und am Ende alle zusammen. Sie gehen doch bitte nicht ernsthaft davon aus, dass wir Sie mit dieser Nummer laufen lassen. Ja, warum natürlich? Also, ich meine, da gebe ich ja Beispiele für in der Literatur von, Da muss ich ihm recht geben. Ah, Sie sind ja auch noch da. Na, solange die Geschichte so vor sich hinläuft, muss ich ja auch nicht eingreifen. Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Naja, wir wollen nicht gleich übertreiben. Moment, wie meinen Sie das? Also, ich kann mich da an ein paar Ermittler erinnern. Die meisten davon habe ich selbst erfunden, die ein bisschen schneller zu Potte gekommen sind. Die wurden auch nicht dauernd von Ihrer Erzählerin gestört. Ich bin ja schon wieder ruhig. Und die Geschichte mit den davongekommenen Mördern kenne ich auch. Das waren aber 12 Leute, die gemeinsam einen umgebracht haben. Ja, und? Ich sag jetzt besser? Nein, aber anders. Ach komm, lassen Sie mich doch einfach gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mein Gott, was sind Sie kniepig? Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich manchmal. Sie sollten ihn mal erleben, wenn es um das Rechnungsteilen im Restaurant geht. Der berechnet sogar, wie groß sein Anteil an der gemeinsamen Wasserflasche war. Ja, allerdings. Ist gut jetzt. Nee, ich hatte gehofft, ich komme damit bei Ihnen durch. Hier, schieben Sie doch einem Zugbegleiter die Schuhe. Oder jemandem vom Servicepersonal oder irgendeinem anderen Fahrgast. Irgendjemandem, der, wenn ich hier gleiche Notbremse am Ziehen bin, da der vielleicht aus dem angehaltenen Zug flieht. Aha. Nö, mach ich nicht. Sie sind Schluss, aus, Ende, basta. Friedrichsberg, diese Geschichte, wo 12 Leute einen umbringen, das ist doch komplett unrealistisch. Der ist doch schon beim ersten Tod oder beim nächsten. Aber dann ist nur der erste oder der nächste der Mörder. Der übernächste hat ihn dann doch nur verletzt oder den schon Toten nochmal getötet. Und das geht ja bekanntlich nicht. Das ist dann höchstens Leichenschändung. Aber Mörder kann doch nur einer sein. Und dann kommen die mit der Nummer alle noch davon. Ich meine, Was hat die Autorin denn da geraucht? So, sehen Sie, und was ich Ihnen jetzt heute anbiete, ne, das ist doch dagegen, ich sag mal, reell. Ne? Ich habe 12 Leute umgebracht, ne, und Sie lassen mich damit durchkommen. Also ich finde, das ist ein fairer Tausch. Nee, das ist kompletter Schwachsinn. Nee, also, nee, muss ich jetzt sagen, ne, Ihre Engstirnigkeit, also, das macht Sie nicht sympathischer. Aufgepasst, jetzt wird's noch unsympathischer. Was denn? Ich schließe Sie zu 2 schwarzen Witwen ins Gepäcknetz. Och, nee. Und wissen Sie, was Sie da bekommen? Hm? Bis zu unserem finalen Halt in Ägypten ausschließlich Rizinusöl. Oh. Ich denke, das könnte Sie wieder auf klare Gedanken bringen, so gründlich von innen heraus gereinigt. So, ich lasse mich doch jetzt nicht hier von Ihnen mit dem Rizinusöl wegsperren. Oh Gott, er hat eine Pistole! Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, so. Und von der werde ich auch hier Gebrauch machen, wenn Sie mich jetzt die augenblicklich laufen lassen. Das wird nicht geschehen. Ja, dann muss ich Sie jetzt leider erschießen. Das ist doch eh nur eine Schreckschusspistole. Mist, ist echt? Ja, und ich habe Sie die ganze Zeit getäuscht. Ich wollte Sie nur in diese Falle locken. Wissen Sie, ich bin der genialste Mörder, der jemals erfunden wurde. Was ist denn daran genial, wenn Sie uns jetzt erschießen? Hä? Das könnte jeder dahergelaufene Straßenräuber auch. Stimmt. Ne? Deshalb werde ich Sie nun auch mit der vorgehaltenen Waffe zwingen, hier, das Gift hier zu trinken. Ne? Dann werde ich Sie zu den anderen in eines der Betten legen und Sie alle sind dann auf rätselhafte Weise verstorben. Denn dieses Gift hier, das lässt sich schon nach wenigen Stunden überhaupt nicht mehr nachweisen. So, ne? Und geht's los, mal alle an die Pulle hier. Der Dicke da zuerst. Entschuldigung, ich bin nicht dick. Ich habe nur schwere Knochen. So, nee, komm, los geht's. Halt! Stopp! Hä? So weit kommt es noch. Ich nehme das Gift. Ich habe einen robusten Magen. Sir Lancelot? Wo kommen Sie denn her? Was ist er denn für einen? Ach komm, was machen Sie da? Geben Sie mir das Fläschchen wieder. Das dürfen Sie nicht trinken. Wieso? Aber so rette ich Ihnen doch das Leben. Nein! Zu spät. Ich habe Intus. Lecker Tröpfchen. Ach du Schreck. Sir Lancelot, das hat sich erledigt. Den hat's erledigt. Der ist erledigt. Gibt's noch eine Variante? Fällt mir gerade keine ein. Mir tut's leid um den alten Haudegen. Und wie? Hallo? Entschuldigung, ich bin auch noch da. Und ich halte immer noch hier die Waffe auf Sie gerichtet. Ja, und jetzt? Ja, jetzt bringe ich Sie halt doch ganz profan mit einer Kugel um, ne? Das wollen wir doch erstmal sehen. Und mit diesem unscheinbaren Satz schlug die Abortüre auf und die derangierte Gräfin bretterte dem Mehrfachmörder Pankratius Lübcke ihre Notfallbettpfanne über den Kabänis. Der so Getroffene drehte sich irritiert zu seiner Angreiferin um. Hey, was soll das denn? Lübcke, Sie sind eine einzige schwachsinnige Enttäuschung. Ja, das hat meine Mutter auch immer zu mir gesagt. Dann bestellen Sie der klugen Frau mal schöne Grüße. Nee, das geht nicht. Die ist tot. Eben, Sie auch gleich. Und mit dieser, zugegeben, nicht besonders originellen Pointe schlug die Gräfin ein weiteres Mal zu. Ja, ich würde sagen, der Treffer war tödlich. Ich war jahrelang an erster Stelle bei den alten Damen im Tennis. Sie sollten mal meine Rückhand sehen. Applaus, Applaus. Geht das auch nach dem Frühstück? Sie haben recht. Ich habe jetzt auch ein regelrechtes Loch im Bauch. Und während unsere 3 Freunde und die etwas müffelnde Gräfin sich auf den Weg in den Speisewagen machten, wurde Sir Lancelot Smith erneut vom emsigen Bahnpersonal in den Küchenwaggon getragen, wo er bis zum Halt in Ägypten neben ein paar Schweinehälften, seltenem Meeresgetier und exotischen Eisvariationen ins Tiefkühlfach geräumt wurde. Es folgte eine Schweigeminute zu Ehren des Toten, die allerdings nach 22 Sekunden abgebrochen wurde. Zu laut knurrte Dahls Magen. Weiter geht's mit Folge 11.